Hebräer Kapitel 9. Es hatte zwar auch das erste seine Rechte des Gottesdienstes und äußerliche Heiligkeit, denn es war ja aufgerichtet das Vorderteil der Hütte. Darinnen war der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote, und diese hieß das Heilige. Hinter dem anderen Vorhang aber war die Hütte, die da heißt das Allerheiligste. Die hatte das güldene Rauchfass und die Lade des Testaments, allenthalben mit Gold überzogen, in welche war die güldene Gelte, die des Himmel Brot hatte, und die Rute Aarons, die gegrünet hatte, und die Tafeln des Testaments. Obendrüber aber waren die Cherubim der Herrlichkeit, die überschatteten den Gnadenstuhl, von welchem jetzt nicht zu sagen ist in Sonderheit. Da nun solches also zugerichtet war, gingen die Priester allezeit in die vorderste Hütte und richteten aus den Gottesdienst. In die andere aber ging nur einmal im Jahr allein der Hohepriester, nicht ohne Blut, das er opferte für sein Selbst und des Volks Unwissenheit. Damit der Heilige Geist deutete, dass noch nicht offenbart wäre der Weg zur Heiligkeit, solange die erste Hütte stünde. Welche musste zu derselbigen Zeit ein Vorbild sein, in welcher Gaben und Opfer geopfert wurden, und konnten nicht vollkommen machen nach dem Gewissen den, der da Gottesdienst tut. Allein mit Speise und Trank und mancherlei Taufen und äußerliche Heiligkeit, die bis auf die Zeit der Besserung sind aufgelegt. Christus aber ist kommen, dass er sei ein hoher Priester der zukünftigen Güter, durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht ist, das ist, die nicht also gebaut ist. Auch nicht durch der Böcke oder Kälber Blut, sondern er ist durch sein Eigenblut einmal in das Heilige eingegangen und hat ewige Erlösung erfunden. Denn so der Ochsen und der Böcke Blut und die Asche von der Kuh gesprenget, heiliget die Unreinen zur leiblichen Reinigkeit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Wandel durch den Heiligen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Und darum ist er auch ein Mittler des Neuen Testaments, auf das durch den Tod so geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, die unter dem ersten Testament waren, die so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen des, der das Testament machte. Denn ein Testament wird fest durch den Tod, anders hat es noch nicht Macht, wenn der noch lebet, der es gemacht hat. Daher auch das erste nicht ohne Blut gestiftet ward. Denn als Mose ausgeredet hatte von allen Geboten nach dem Gesetz zu allem Volk, nahm er Kälber und Bocksblut mit Wasser und Purpurwolle und Üsop und besprengte das Buch und alles Volk und sprach, das ist das Blut des Testaments, das Gott euch geboten hat. Und die Hütte und alles Geräte des Gottesdienstes besprengte er desselbigen gleichen mit Blut und wird fast alles mit Blut gereiniget nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So mussten nun der himmlischen Dinge Vorbilder mit solchem gereiniget werden. Aber sie selbst, die himmlischen, müssen bessere Opfer haben, denn jene waren. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so mit Händen gemacht ist, welches ist ein Gegenbild des Rechtschaffenen, sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesichte Gottes für uns. Auch nicht, dass er sich oftmals opfere, gleich wie der hohe Priester geht alle Jahre in das Heilige mit fremdem Blut, sonst hätte er oft müssen leiden von Anfang der Welt her. Nun aber am Ende der Welt ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal aber wird er ohne Sünde erscheinen denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit.